23. Kapitel. Die Ebbströmung. Das Korakel war, wie ich reichlich erfahren sollte, bevor ich mit ihm fertig war, ein sehr wasserfestes Boot für einen Menschen von meiner Größe und von meinem Gewicht. Es war leicht und hielt sich gut auf dem Wasser, aber es war ein höchst eigensinniges Fahrzeug, das schwer zu lenken war. Man konnte es anfangen, wie man wollte, das Korakel trieb immer nach Lee ab, und sich fortwährend rund im Kreise herumzudrehen, war sein Lieblingsmanöver. Sogar Ben Gunn hat zugegeben, sein Korakel sei eben ein etwas sonderbares Boot, bis man mit ihm Bescheid wüsste. Jedenfalls wusste ich nicht mit ihm Bescheid. Es drehte sich nach allen Richtungen, nur nicht nach der, in die ich es bringen musste. Die meiste Zeit fuhren wir mit der Breitseite nach vorn, und ich bin fest überzeugt, dass ich niemals das Schiff erreicht haben würde, wenn die Ebbströmung mir nicht geholfen hätte. Zu meinem guten Glück brachte sie mich auf den rechten Weg, auf den ich mit allem meinem Paddel nicht gekommen wäre, und auf einmal lag die Hispaniola mitten in meinem Kurs, so dass ich sie kaum verfehlen konnte. Zuerst tauchte sie vor mir auf wie etwas, das noch schwärzer war als die Finsternis. Hierauf begannen ihre Spieren und ihr Rumpf Gestalt anzunehmen, und gleich darauf, denn je weiter ich kam, desto schneller wurde die Ebbströmung, lag ich vor ihrer Reling und kriegte das Ankertau zu fassen. Dieses war so straff gespannt wie eine Bogensehne. So stark zog die Hispaniola an ihrem Anker. Rings um ihren Rumpf herum blubberte in der Finsternis die Strömung, so dass es sich anhörte wie ein murmelnder Gebirgsbach. Ein einziger Schnitt mit meinem Matrosenmesser und die Hispaniola musste von dem Strom abtreiben. Soweit war alles schön in Ordnung, aber plötzlich fiel mir ein, dass ein straff gespanntes Ankertau, wenn es plötzlich durchgeschnitten wird, ungefähr so gefährlich ist wie ein ausschlagendes Pferd. Wenn ich so tollkühn war, die Hispaniola von ihrem Anker loszuschneiden, so war 10-1 darauf zu wetten, dass ich mitsamt meinem Korakel einen Purzelbaum durch die Luft schlagen würde. Infolgedessen hütete ich mich wohl, das Ankertau zu kappen, und wenn das Glück mich nicht wiederum ganz besonders begünstigt hätte, so hätte ich mein Vorhaben aufgeben müssen. Aber der leichte Wind, der anfangs aus Süden und Südosten geweht hatte, schlug nach dem Anbruch der Nacht in einen Südwester um. Während ich noch darüber nachdachte, was ich tun sollte, kam plötzlich ein Windstoß, packte die Hispaniola und trieb sie in die Strömung hinein. Zu meiner großen Freude fühlte ich das Kabel, das ich gepackt hielt, locker werden, und meine Hand tauchte für eine Sekunde in das Wasser hinein. Da entschloss ich mich sofort, holte mein Matrosenmesser aus der Tasche, öffnete es mit meinen Zähnen und schnitt einen Strang des Ankertaus nach dem anderen durch, bis das Schiff nur noch von 2 Strängen gehalten wurde. Dann blieb ich ruhig liegen, um abzuwarten und diese beiden letzten Stränge erst durchzuschneiden, wenn die Spannung wieder durch einen neuen Windstoß gelockert würde. Während dieser ganzen Zeit hatte ich von der Kajüte her laute Stimmen gehört, aber, die Wahrheit zu sagen, ich war so vollständig mit anderen Gedanken beschäftigt gewesen, dass ich kaum darauf geachtet hatte. Da ich jetzt aber nichts anderes zu tun hatte, so begann ich etwas schärfer hinzuhören. An der Stimme erkannte ich, dass der eine von den beiden Piraten der Schaluppmeister Israel Hands war, der früher Flints Kanonier gewesen war.